stundenlang am MacBook sitzen, vor ein paar Textpassagen, weit entfernt von Alk und den damit verbundenen Eskapaden. Kann weder zaubern noch ein Album in 2 Tagen schreiben, das lass ich den Schlagerstars auf überfüllten Party mal die Redewendung hassen. Dass früher alles schöner war, gemütlich Spezi trinken in einer überkrassen Burgerbar, ohne Groupie Love, ohne Koks auf dem WC, zur Live at Royal Albert Hall, Bonus-DVD der deutsche Marshall Erickson. Mit sportlicher Statur meistert beinahe jede Hürde, und da steht Spipper Wur, seine Essig schnüren und dann geht es ab in den Läuferpark. Diese simplen Dinge sind es nun mal, die ich heute mag. Die letzte Zeile schreiben, dann erlicht der Schein der Nachtischlampe, damit der Geist zur Ruhe kommt und ich mich ganz entspanne. Stehe mein Blick auf die Zahlen auf dem Konto und träume mich hinweg an den Hafen von Toronto.